Ja, herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung. Nach sollst du jetzt Klingding mit einem, ja, für die Klingding-Sendung relativ ungewöhnlichen Programm. Der Titel deutet das schon an. Abseits, Dienst, Diesseits, Jenseits. Der Stoff für Diskussion ja auch in der neuen Musik. Dazu gleich mehr in den verschiedenen Textbeiträgen. Die Sendung ist sozusagen konzeptionell, experimentell konzipiert. Einiges an Material, Textmaterial ist da, einiges an Musik ist da. Und daraus wird in den nächsten 2 Stunden die Klingding-Sendung entstehen. Tracks von Jorge Satt, Rip, Rick and Panic, Annette Peacock, Tony Allen und Jimmy Tanner, Hagami und Moni, Pharoah Sanders und Lawrence Williams. Das sind einige der Tracks, die gleich eingespielt werden. Viele Tracks von Jorge Satt. Und dann zum Thema Diesseits verschiedene Texte von Martin Schüttler, von anderen Autoren beziehungsweise Bezügen, die damit sich beschäftigt haben mit der Begrifflichkeit Diesseitigkeit in der neuen, in der aktuellen Musik. Jetzt zunächst ein Track von Annette Peacock mit dem Namen The Survival. Okay, viel Vergnügen. Personally, what in me unknown seeks to be and struggle naturally strengthens me. The meeting between the conscious identity and the it remains to be seen destiny. I exist, therefore I am becoming. Science, which is discovering that which already exists and acting as a catalyst to control the quality and quantity of life, is a competitive sport between governments. Each one afraid to stop. The economy might suffer or drop if we don't keep up with the others. Anyway, man, we can't have catastrophe on the installment plan. Your generation won't have to pay the price for our generation's mistakes. And that's how it goes, that's the breaks. There's no skin off my nose. Still, genetic engineering is not at all endearing to me. While calculating the promise, remember this, the real of the matter. To shatter tradition makes us feel free, and danger is nourishment for the brave. But tradition is a static defense against a chaotic community. And what would we save by destroying? Would we ever be happier than we are here upon a now? Difference is not equal to inequality. Inequality is not even a reality, only a power ploy. Don't resist, don't believe it, and it won't exist. That don't mean it'll disappear, but it won't corrupt you personally with fear. Any resolution must come from the personal revolution. True values in our age compete upon a stage of not better, but more than before. And hey, sons of science, technology's a groove, but the faster that we move, the more we risk to lose by the anyone's hand of unforeseen consequence. Drag Peacock, den wenigsten wird wahrscheinlich Annette Peacock bekannt sein. Sie ist es auch in den letzten 10 Jahren dann ziemlich ruhig geworden. Schon 14 Jahren, kann man sagen. Zu ihrer Lebensgeschichte kurz ein kleiner Überblick. Annette Peacock spielte als Kind Klavier, wie so viele, die in Mittelstandsfamilien aufgewachsen sind, hatte aber nie Unterricht und war dann fast schon verpflichtete Schauspielerin an einem Studio von United Artists und hat dann aber kurzfristig entschieden, den Bassisten, Jazzbassisten Gary Peacock zu heiraten, dem sie dann auch 4 Jahre später, 64, riet, nicht bei Miles Davis einzusteigen, sondern lieber mit Albert Ayler und Don Cherry zu spielen. Und mit Albert Ayler Band war sie auch auf Europa-Tournee. Dann hat sie selbst angefangen, halt sich musikalisch auch in die Richtung zu artikulieren und hat dann eine Beziehung mit Paul Bley angefangen, der mit ihr dann zusammen auch eine Band gegründet hat, oder sie mit ihm. Das Einzelne wissen wir dann nicht. Sie bekam dann relativ früh in den 60ern, Ende der 60er, einen Synthesizer von Robert Moog geschenkt oder überlassen und hat den dann für Live-Konzerte benutzt. Deshalb gilt sie auch als eine der Pionierinnen des Synthie-Pop und von live gespielter elektronischer Musik. Sie hat mit Ringmodulatoren, Rockenrhythmen und Texten experimentiert und manche behaupten auch, sie wäre eine Vorläuferin des Raps gewesen. 1968 hat sie schon Texte rezitiert als Rap. 1971 hat sie dann ein Solo-Debüt veröffentlicht, titels I'm the One, und verschiedene haben daraus Covers, also Titel gecovert, übernommen und neu eingespielt. 98 wurde denn dieses Album von The Wire, von der Zeitschrift The Wire, die international bekannt ist für, ja, so ein, praktisch immer so die aktuellsten Trends mitzukriegen im Bereich, ja, avancierter Popmusik, improvisierter Musik, Jazz, komponierter Musik, Elektronik, wurde sie in die Liste, wurde dieses Solo-Debüt, diese Solo-Debüt I'm the One, diese CD in die 100 Records, That's a World on Fire, mit aufgenommen von The Wire. Und ja, sie hat sich dann ziemlich zurückgezogen in den 70er Jahren und hat dann später mit verschiedenen Jazzrock-Musikern gespielt, so wie das auch gerade zu hören war. Die CD, die gerade gehört war, von der wir gerade etwas gehört haben, die ist von 1979, The Perfect Release. Und dann wird's noch ruhiger um sie. Sie hat dann wieder eine LP rausgebracht, 88, und hat sich dann in USA wieder niedergelassen. Sie war zwischenzeitlich in England und hat dann zusammen mit Evan Parker, Bar Phillips und Marilyn Crispell gespielt. Außerdem mit Gary Peacock wieder und Paul Motion. Jazz, Free Jazz-Kennern sind die Namen nicht so unbekannt. Und naja, es gab dann irgendwie so einen Auftrag von Manfred Eicher von ECM, an sie eine Komposition für Streicher und Piano zu machen, die sie dann irgendwann nach 3 Jahren abgeliefert hat. Und dann hat man lange wieder nichts gehört. Und 2006 ist dann noch ein Album erschienen, 3131 heißt das. Das war wohl das Letzte, was von ihr veröffentlicht wurde. Ja, soweit zu Annette Peacock. Das ist eine der Musikerinnen, die, glaube ich, ja, ich glaube einmal habe ich sie in Hamburg gesehen, das ist aber auch schon bestimmt 20 Jahre her. Ist ja auch kein Wunder, in Hamburg ist ja nicht gerade sehr, Hamburg ist nicht gerade sehr der Ort für internationale Musiker von, ja, avancierten musikalischen Ausstrahlungen. Das hat ja auch finanzielle Gründe, aber da habe ich mich schon drüber öfters ausgelassen, das will ich jetzt heute nicht weiter vertiefen. Bei der Musik von Annette Peacock von ihrer CD The Perfect Release. Thank you. see ponders a seed of no destiny, but only from the detached understanding of this significance, erotically. See past the tip of his own knee, this creature's proclivity exists to attend it, a devotee to this deed. But one cannot conclude the behavior of Sisyphus is greed, nor can the mountain defend it. Ja, nach dem zweiten Track von Annette Peacock nun zum Thema, zu einem der Themen der heutigen Sendung, Diesseitigkeit. Und ich will beginnen mit einem Text von Martin Schüttler, den er, glaube ich, 2012 geschrieben hat, um die Zeit rum, zwar Ende 2011, 2012, der den Titel trägt Diesseitigkeit. Martin Schüttler ist ein Komponist, Musiker in der Gruppe Stock 11 und einige der anderen Musiker in der Gruppe werden gleich in dem Text genannt. Ich beginne mal mit dem Text am Anfang. Diesseitigkeit von Martin Schüttler. Der Begriff der Diesseitigkeit hat in den letzten Jahren als Schlagwort für die Arbeit einiger Komponisten immer wieder Verwendung gefunden. Der folgende Text wird auf Musik von Michael Meyerhoff, Maximilian Marcoll, Hannes Seidel und mir selbst eingehen. Anhand einiger Aspekte soll erläutert werden, was Diesseitigkeit in einem musikalischen Zusammenhang bedeuten kann und was wesentliche Gestaltungsmerkmale diesseitigen Komponierens sind. Der Duden definiert Diesseitigkeit als dem diesseits der Welt zugewandte Handlung, Haltung, Weltlichkeit. In dieser Definition schwingt implizit der Begriff der Jenseitigkeit mit und in der Dualität von Diesseits und Jenseits eine transzendentale oder metaphysische Grundordnung der Welt. Der Wikipedia-Eintrag zum Begriff Diesseits führt weiter aus, Zitat, dem Diesseits fallen aus der Weltanschauung der Metaphysik und vieler Religionen Zuschreibungen zu wie endlich, sinnlich, vorläufig, dem Jenseits solche wie ewig, geistig, endgültig. Dies wird bestritten von den nicht-religiösen Humanisten und Freidenkern, die darauf bestehen, dass das menschliche Leben ausschließlich im Diesseits stattfinde. Der Begriff der Diesseitigkeit ist bezüglich der Arbeiten der hier vorgestellten Komponisten weniger eine philosophisch-religiöse Weltsicht als eine notwendige Bezeichnung für das Hier und Jetzt. Das Jenseitige, mag es existieren oder nicht, ist dabei nicht von Interesse. Die Musik konzentriert sich ausschließlich auf die sinnlich erfahrbare Welt, auf Dinglichkeit, auf das, was da ist. Was bedeutet das musikalisch? Konkret geht es um eine direkte Alltagsbezogenheit und das gleichrangige Verwenden von Nebenprodukten des täglichen Lebens. Klangmaterialien wie Aufnahmen aus einem Supermarkt, mediale Störgeräusche, YouTube-Videos oder das Einbeziehen profaner Gegenstände, etwa einer Waschmaschine, können vom Komponisten ebenso selbstverständlich verwendet werden wie Instrumentalklänge und Verfahren, die aus der musikalischen Tradition abgeleitet sind. Michael Meyerhoff sagt diesbezüglich, es spielt keine Rolle, ob der Komponist sein Material aus dem überlieferten Kanon bezieht, ob er sich mit Popmusik oder dem akustischen Ablaufprotokoll eines anspringenden Kühlschranks auseinandersetzt. Zitat Ende. Dieser Ansatz ist nicht nur auf die rein klangliche Ebene beschränkt, auch strukturell oder formal kommen Alltagsbezüge zum Tragen. Zum Beispiel, Das selbstreferenzielle Einbinden der Aufführungssituation in die Komposition oder das Transkribieren eines Field Recordings, also eines O-Tons, als strukturelle Grundlage eines Stücks. Die Verwendung des Begriffs Diesseitigkeit verweist zusätzlich auf einen rezeptiven Kontext. Diesseitiges Komponieren stellt sich gegen die Auffassung eines musikalischen Eskapismus, gegen das Benutzen von Musik, um sich aus der Realität zu flüchten. Auf das Jenseitige, das Außergewöhnliche gerichtete Vorstellung von Musik, eine auf das Jenseitige, das Außergewöhnliche gerichtete Vorstellung von Musik meint zum einen den romantischen Entwurf von Kunst als Ersatzreligion, der gegenwärtig in Bereichen wie der Filmmusik oder dem Pop ungebrochen weite Verbreitung findet. Andererseits kann aber auch auf dem Gebiet der Kunstmusik die Auffassung einer reinen Musik, einer L'art pour l'art, Züge der Weltabgewandtheit tragen. Wird Musik als ein Ereignis außerhalb des Alltäglichen und Trivialen begriffen, das vom Profanen der Welt ferngehalten werden muss, erscheint sie als etwas Heiliges. Hier spielt auch das traditionelle Konzert mit seinen sozialen Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle. Wo der Konzertsaal mehr ist als ein geeigneter Ort, der ein konzentriertes Zuhören ermöglicht, wenn er also zu einem Refugium für Weltflüchtige wird, tritt ein eskapistischer Mechanismus ein. In gewisser Weise wirkt dann der religiöse Ursprung von Musik nach. Sie sei nicht von dieser Welt, etwas Höheres, Universelles, Ewiges und so weiter. Und der Konzertsaal wird zu ihrer Kirche. Demgegenüber ist die Idee einer diesseitigen Musik viel direkter auf das gerichtet, was uns tatsächlich umgibt. Andauernd, hier und jetzt. Dinge, Klänge, Vorgänge, Medien, politische und soziale Verhältnisse. Diesseits meint also zunächst einmal nur eine Ortsangabe, und zwar eine sehr subjektive. Es meint alles, was in meiner persönlichen Reichweite liegt. Durch den Zugriff auf meine direkte Umgebung verhalte ich mich künstlerisch zur Wirklichkeit. Mein Verhältnis zur Welt wird nicht in und durch Musik zum Ausdruck gebracht, sondern genau umgekehrt. Musik ist Teil des Alltäglichen und davon nicht zu trennen. Eine direkte Bezugnahme auf die Wirklichkeit der Welt hat historische Vorläufer. Ohne hier einen detaillierten musikgeschichtlichen Überblick geben zu wollen, sei doch auf verschiedene Beispiele für Weltzugewandtheit verwiesen. Tonmalerei, Futurismus, Musik konkret oder Soundscape-Komposition haben unter jeweils verschiedenen Produktionsbedingungen und mit verschiedenen ästhetischen Ansätzen Bezüge zur Klangwelt des Alltags hergestellt. Politische Komponisten wie Hans Eisler, Luigi Nono oder Nikolaus A. Huber verweisen auf gesellschaftliche Vorgänge und nutzen Komposition zum einen zum Zweck ihrer Erkenntnis. Und nicht zuletzt ist John Cage zu nennen, dessen Arbeit die Grenze zwischen Kunst und Leben weitestgehend aufgelöst hat. Seiner Musik liegt jedoch fast immer eine Intentionslosigkeit zugrunde. Ein diesseitiger Ansatz verfolgt dagegen eine absichtsvolle Verwendung aller Mittel. Auf dieser historischen Folie operieren Komponisten heute unter gesellschaftlich, technisch und medial vollkommen veränderten Voraussetzungen mit den Erfahrungen des täglichen Lebens. Im Folgenden sollen einige wichtige Verfahren offengelegt werden. Die besprochenen Aspekte sind Klangmaterial, Strukturbezug, mediale Heterogenität und Musik als Kommentar. Soweit der Anfangstext von Martin Schüttler. Es geht dann gleich weiter mit den genannten Themen Klangmaterial, Strukturbezug, mediale Heterogenität. Mit dem Wort habe ich es wohl nicht so. Und Musik als Kommentar. Ich werde da nicht alles zitieren. Das bezieht sich auch zum Teil sehr konkret auf verschiedene Arbeiten der vorher genannten Komponisten. Aber davor auf jeden Fall Musik und diesmal von Jorge Satt. Jorge Satt ist ein argentinischer Komponist, zumindest lebt er momentan in Argentinien, und das schon seit über 50 Jahren. Und er ist Komponist für instrumentale und elektroakustische Musik, hat Komposition studiert und Musikwissenschaft, verschiedene weiteren Studien gemacht, unter anderem über die Semiologie der Musik, und war vor 5 Jahren in Hamburg zu Gast in der damals in Frappant zu Hause seienden Blinzelbar am 27. Juni 2009 und hat da über seine Musik gesprochen. Und ich habe einiges an Musik von ihm gefunden. Es gibt verschiedene Orte im Netz, wo man das auch noch weiter hören kann. Am einfachsten ist es, auf die Klingding-Webseite zu gehen, www.hierunda/klingding.html. Da ist ein Link hinterlegt zu der Webseite von Jorge Saad, und da kommt man dann weiter auch zu den Aufnahmen. Jetzt Musik von ihm, und zwar Parmenides. Thank you. nach Parmenides nun weiter über das Klangmaterial aus dem Text Diesseitigkeit von Martin Schüttler. Über Klangmaterial. Vielleicht zur Erklärung, Material ist jetzt nicht unbedingt jetzt als Materie zu verstehen, sondern das, womit Musik zum Beispiel komponiert wird, die mit den auch den Klangmöglichkeiten, dem, was praktisch da ist, an Bekannten. Entweder erfährt man das als Musiker durch Hören, durch selber machen oder durch Studien, was es alles gibt und was einen umgibt, das ist ja jeden Tag wahrnehmbar und kann sich auch ständig erweitern und man kann das, manche studieren das, manche machen das autodidaktisch, manche sind mehr so interessiert von der Seite her, aber also das Material ist jetzt nicht irgendwie so nur zur Begrifflichkeit, nicht jetzt die Materie, die da irgendwie geknetet wird, sondern das ist immer im übertragenen Sinn gemeint. Also über Klangmaterial. Im Zuge der Materialerweiterung, die im 20. Jahrhundert stattgefunden hat, sind viele Konventionen aufgebrochen oder verworfen worden, die noch vor 100 Jahren Gültigkeit hatten. Im Verlauf der letzten Jahrzehnte haben sich Geräusche und elektronische Klänge gleichberechtigt neben instrumentalen und vokalen Klängen als musikalisch verwendbar etabliert. Dies gilt für alle musikalischen Bereiche, für Kunstmusik genauso wie für populäre Musik. Durch das Hinzufügen einzelner, bislang noch nicht verwendeter Klänge ist heute eine derart grundlegende Veränderung nicht mehr zu erwarten. Zusätzlich hat sich die Klanglichkeit der uns umgebenden Realität fundamental gewandelt. Im Alltag sind ästhetische Produktion und zufällig zustande kommende Klangereignisse durch den permanenten Eingriff technischer und medialer Mittel in unsere Lebenswirklichkeit gleichermaßen präsent, sie durchdringen sich. Beim Einkauf im Supermarkt, genauso wie beim Surfen im Internet, im Hinterhof mischt sich eine Schubert-Sinfonie mit dem Lärm von Bauarbeiten. Alles ist gleichzeitig gegenwärtig und im alltäglichen Erleben miteinander verbunden. Das Internet stellt gewissermaßen ein nahezu vollständiges Archiv dar, in dem jede Musik und jeder Klang permanent abrufbar sind. Unsere Vorstellung von Verfügbarkeit hat sich ins Totale gesteigert. Die Position der Diesseitigkeit geht von dieser uns unmittelbar umgebenden akustischen Situation aus. Vor dem Hintergrund der absoluten Gleichzeitigkeit lässt sich keine Unterscheidung zwischen per se wertvollen und wertlosen, also kunsttauglichen und kunstuntauglichen Materialien treffen. Soweit erstmal so ein Überblick über den Stand des Klangmaterials und der Möglichkeiten, die nach der Meinung von Martin Schüttler noch gegeben sind. Und jetzt gleich wieder ein Track von Jorge Saad. Der ist ein bisschen länger, 11 Minuten. Ich glaube, ich werde ihn vielleicht nicht ganz ausspielen. Teatro Astral live vom 20.11.2009. Thank you. Aus dem Teatro Astral von Jorge Sat, eine Komposition für offensichtlich eine Aufführung im Theater. Im Anschluss an den vorigen Text über Klangmaterial, der mehr so eine abstraktere Sichtweise aufgezogen hat, nun eine konkrete Anwendung von Martin Schüttler auf eine Komposition von ihm selbst, die auch ganz gut erklärt, was auch dieser Ansatz der diesseitig, also diese Position der Diesseitigkeit bedeutet im Konkreten. Er beschreibt es an seiner Komposition Schöner Leben 2, Monument für T.H. Wer immer das ist, für Klavier und Live-Elektronik. In dieser Komposition, ich zitiere weiter aus dem Text von ihm, treffen heterogene Komponenten aufeinander, ohne dass sich zwischen ihnen klanglich vermittelt wird. Am Schluss des Stückes stehen elektronisches Rauschen, Oktavpermutation, einzelne zum Teil präparierte Klaviertöne, Dur-Akkorde, der leicht bearbeitete Soundtrack eines Hardcore-Pornos und die geklättete Melodie eines Popsongs nebeneinander. Der instrumentale Einzelton ist nur eine Möglichkeit unter vielen. Er ist nicht Normalfall, Ausgangspunkt oder kleinster Baustein für alle musikalischen Entwicklungen innerhalb eines Stücks. Stattdessen werden unterschiedlich stark vorstrukturierte Materialien wie gesetzte, unteilbare Klangobjekte aufeinander bezogen. Ein Verfahren, das ich Materialvergröberung nenne. Alle Objekte werden gleichberechtigt behandelt, egal woher sie stammen und ob es sich im Ursprung um gefundenes oder konstruiertes Klangmaterial handelt. Um eine beliebige, sinnleere Collagearbeit von unterschiedlichen Klangpartikeln zu vermeiden, ist auf struktureller oder und konzeptioneller Ebene ein Entgegenwirken unumgänglich. Dabei stellen kompositorische Verfahren der letzten 60 Jahren durchaus einen wichtigen Bezugspunkt dar, beispielsweise das serielle Parameterdenken. Ich verwende solche Verfahren jedoch nur gelegentlich konstruktiv, das heißt vom einzelnen Ton ausgehend. Oft dienen sie dagegen als Werkzeug, um Fremdmaterial zu analysieren und aufzubrechen. Ziel ist es, gefundene Klangobjekte so weit zu dekonstruieren, dass Reste einer ursprünglichen Aura noch erkennbar bleiben, sie jedoch nicht mehr als Zeichen funktionieren. Es soll keine semantische Beziehung zwischen ihnen entstehen. Also soweit, so konkret ist es nun auch nicht geworden, die Beschreibung, zumindest die letzten Sätze sind dann schon auf so einer ziemlichen Abstraktionsebene, was das serielle Parameterdenken betrifft, also die serielle Musik, die so ja Ende der 40er Jahre, in den 50er Jahren so ihre Hochzeit hatte und von Pierre Boulez und ausgehend von Anton Webern und ja, Stockhausen hat auch wichtige Stücke da geschrieben und dann gab es noch viele andere. Das ist jetzt leider wieder wie immer so, dass mir nur die bekanntesten Namen einfallen. Das ist praktisch so ein Umgang mit Serien, die dann erstmal behauptet werden oder ja konstruiert werden. Also Serie von Tönen, so klingt es oft so in der neuen Musik. Und dann wird damit, kann eben damit gearbeitet werden, die Umkehrung, die Permutation, die der Krebs, also Krebs praktisch, dass die Tonreihe rückwärts abgenommen wird und so weiter und so fort. Das sind praktisch so serielle Instrumente, wie kann man das am besten sagen, Konstruktionsmittel zum Bauen von Musik, zum Organisieren von Musik, von in dem Fall eben Tönen. Ich bin so ein bisschen erstaunt, man könnte ja praktisch das serielle Parameterdenken auch nicht vom Einzelton ausgehend anwenden, sondern auch mit den zum Beispiel Hardcore-Pornos, dem Soundtrack praktisch. Das ist ja die Frage, wo man da die Serie sieht und daraus. Aber da ist natürlich das Thema dann, das zum Schluss des Textes besprochen wird, dass das dann eben eine semantische beziehungsweise dass diese Klangobjekte, die gefunden werden, also die irgendwo herkommen, schon vorproduziert sind, wie ein Popsong, der ist als solches, man kann den verkürzen auf eine experimentell herausfindbare Länge von xy Sekunden, dann ist es vielleicht nicht mehr erkennbar, aber aus welchem Popsong das ist oder ob das überhaupt ein Popsong ist. Oder die Frage ist ja auch, wie sich das übereinander lagert, wie erkennbar dann der Popsong als solcher noch ist oder Reste davon. Das andere Thema ist natürlich das, was womit alle die ja Flanderphonics zu tun haben, also diejenigen, die Original Tracks nehmen von Popsongs, zum Beispiel, der Popsong soll jetzt nur ein Beispiel sein, dass dann die urheberrechtlichen Diskussionen anfangen. Gut, also er beschreibt es, Martin Schüttler beschreibt es eben, dass die gefundenen Klangobjekte dekonstruiert werden und dass das eben den Sinn hat, dass sie nicht mehr als Zeichen funktionieren, nicht mehr als Zeichen, ah, das ist jetzt von, sagen wir, Sonic Youth oder das ist von Massive Attack oder wer auch immer, Portishead oder auch von, was weiß ich, Michael Jackson, keine Ahnung, was jetzt gerade so das Gefundene ist oder das in den Bezug, irgendeinen persönlichen, subjektiven Bezug hat zu einer Komposition, die gerade entstanden ist. Das ist halt die Frage, inwieweit da damit umgegangen wird, aber das kann man ja auch nicht allgemein klären, sondern das müsste man dann an der Komposition und ihrer Realisierung, klanglichen Realisierung diskutieren. Okay, ich gehe jetzt weiter mal mit Musik und zwar ein bisschen andere Richtung als bisher und zwar von Tony Allen, Jimmy Tenor, Selfish Gain. Aus dem Album Inspiration Information von 2009. Ah! Ja, nach Tony Allen, Jimmy Tenor, der Sprung wieder in den Text von Martin Schüttler, Diesseitigkeit. Der Begriff Diesseitigkeit ist ja vorher schon zur Sprache gekommen und da waren dann eben die vier Elemente, die das näher erklären sollen. Vier Aspekte, Klangmaterial, darüber hatte ich gerade gesprochen, Strukturbezug und darüber jetzt. Ich zitiere wieder aus dem Text. Über Strukturbezug. Neben der Verwendung einer alltagsbezogenen Klanglichkeit kann ein diesseitiges Denken auch strukturelle Zusammenhänge des täglichen Lebens aufgreifen. Exemplarisch sei hier die Komposition Compound No. 1, K6 Voice Honker für zwei Akkordeons und Elektronik von Maximilian Marcoll vorgestellt. Marcoll sammelt Field Recordings, die er zu einem Materialnetzwerk zusammenfügt. Die Mitschnitte aus seinem täglichen Leben sind Dokumentation subjektiv erlebter Situationen. Sie dienen ihm als akustische Folien, die er mit einem speziellen Computerprogramm analysiert. Schließlich resultieren daraus Transkriptionen in herkömmlicher Notation. Die Transkriptionen bilden das ausschließlich verwendete Material der Akkordeonstimmen. Die Originalaufnahmen, aus denen die Transkription abgeleitet werden, treten zeitweise per Zuspielung hinzu. Alle musikalischen Strukturen sind also direkt aus den Aufnahmen gewonnen. Keine Note ist frei bzw. ausdruckshaft hinzugefügt. Es gibt jedoch Übergänge von einem Material, also von den komponierten Sachen, zum anderen, zu den Field Recordings. Jetzt wieder bei dem Text. So nähert Marcoll beispielsweise hupende Autos, die er nach einem Fußballspiel auf den Straßen Berlins aufgenommen hat, und Geräusche beim Geschlechtsverkehr sukzessive aneinander an. Das geschieht nicht auf einer semantischen Ebene, die Verbindung ist oberflächlich. Die Materialien sind physikalisch klanglich bzw. rhythmisch miteinander verwandt. Das Hupen, das Stöhnen, das Atmen ermöglicht strukturelle Zwischenstadien. Der autobiografische Bezug, also Ort und Zeit jeder Aufnahme, ist minutiös in der Partitur festgehalten. Soweit also eine Beschreibung dessen, was mit Strukturbezug gemeint ist, in dem Begriffsfeld Diesseitigkeit, das Martin Schüttler da aufgespannt hat. Und nun weiter mit Musik von, ja, was nehmen wir denn? Raspin and Pearl Internationals. Das ist eine Sammlung von seltenen oder gefundenen alten Platten und davon Guma von Hagami und Moni.